Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit einem Kommentar von Flo von Decay. Am 3. Januar 2026 kam es zu einer dramatischen Eskalation der Gewalt in Venezuela. Nach einer Reihe heftiger Explosionen in Caracas und anderen Regionen des Landes meldete der US-Präsident, die USA hätten Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro und seine Frau gefangen genommen und aus dem Land gebracht. Dies geschah im Anschluss an großflächige US-Militärschläge auf venezolanischem Boden. Ein Überfall, der von Washington als Erfolgsoperation präsentiert wird, de facto aber eine militärische Geiselnahme eines souveränen Staatsoberhauptes gleichkommt. Diese Ereignisse sind keine isolierten Zwischenfälle, sondern der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen imperialistischen Drucks. Wirtschaftliche Blockaden, Sanktionen und permanente Destabilisierungsversuche zielten darauf ab, die politische und ökonomische Souveränität Venezuelas zu brechen und die Kontrolle über strategische Ressourcen, allen voran Öl, wiederzugewinnen. Die Parole kann jetzt nur lauten: Solidarität mit Venezuela. Solidarität mit Venezuela bedeutet keine unkritische Identifikation mit dem Maduro-Regime. Die bolivarische Revolution hatte reale fortschrittliche Momente, soziale Umverteilung, anti-imperialistische Selbstbehauptung, die viele Kommunisten solidarisch begleitet haben. Diese Errungenschaften sind jedoch in Teilen degeneriert, nicht nur durch äußeren Druck, sondern auch durch innere Widersprüche, Bürokratisierung und politische Erstarrung. Entscheidend ist jetzt jedoch: Diese Einordnung darf im Moment offen imperialistischer Aggression nicht relativierend wirken. Jetzt geht es nicht um Loyalität zu einer Regierung, sondern um die Verteidigung eines Landes gegen äußere Gewalt. Wer in dieser Situation den Fokus verschiebt, übernimmt objektiv die Perspektive der Angreifer. Aus marxistischer Sicht zeigt sich hier das alte Muster: kapitalistischer Herrschaft. Wenn Sanktionen, Propaganda und ökonomische Erpressung nicht ausreichen, greift der Imperialismus zu offenen Gewalt. Nicht Demokratie steht auf dem Spiel, sondern die Frage, ob ein Land des globalen Südens das Recht hat, sich dem Zugriff westlich imperialer Kapitalinteressen zu entziehen. Gleichzeitig wird hier einmal mehr die blanke Doppelmoral der Herrschenden im Westen sichtbar. Das Völkerrecht verkommt zur Farce. Sein Bruch wird ausschließlich dann skandalisiert, wenn er von den Gegnern des Westens begangen wird. Die imperialistischen Kernstaaten hingegen führen Angriffskriege, Entführung und Regimeinterventionen nach Belieben ohne Konsequenzen durch. So sieht sie aus, die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung unter Führung der USA. Eine Ordnung, die nie universell galt und die auch lange vor Trump schon nicht existiert hat. Wir müssen festhalten: Große Teile der westlichen Linken waren und sind oft zu bequem, opportunistisch und politisch inkonsequent. Sie haben wegen bestehender Widersprüche es versäumt, klar und eindeutig eine antiimperialistische Stellung zu beziehen. Diese Haltung muss durchbrochen werden. Wenn wir es ernst meinen, braucht es jetzt eine klare Praxis, konsequente Aufrufe zu Antikriegskundgebung und Demonstrationen. Und auch das kommende LLL-Wochenende muss als Ort des Protestes gegen diese imperialistischen Kriege genutzt werden. Was wir erleben, ist kein Kampf gegen Drogen und keine humanitäre Mission, sondern die nackte Logik des Imperialismus. Die Gewalt richtet sich gegen die arbeitende Bevölkerung Venezuelas und dient dem Diktat geopolitischer und kapitalistischer Interessen. Und um aus der Stellungnahme der Kommunistischen Partei Venezuelas einmal zu zitieren: Angesichts dieser Situation ruft die Kommunistische Partei Venezuelas die internationale kommunistische und Arbeiterbewegung, die populären, demokratischen und antiimperialistischen Kräfte der Welt dazu auf, sich unverzüglich zu mobilisieren, um diese neuen und gefährlichen Militäroffensive abzulehnen und ihre aktive Solidarität mit dem venezolanischen Volk zum Ausdruck zu bringen. Die imperialistische Stiefel heraus aus Venezuela und Lateinamerika. Deshalb gilt: Venezuela muss verteidigt werden gegen die imperiale Aggression, gegen Krieg, Sanktionen und Besatzungslogik. Souveränität und Solidarität für Venezuela.